Deutschlandfunk. DLF-Magazin. Kaviar-Diplomatie. So wird die Art von Beziehungspflege genannt, die der aserbaidschanische Machthaber Ilham Aliyev viele Jahre lang mit Vertretern des Europarats unterhielt. Nochmal kurz zum Verständnis. Der Europarat ist kein Organ der EU, sondern eine internationale Organisation, der 47 Mitgliedstaaten angehören. Alle EU-Staaten gehören dazu, aber zum Beispiel auch die Türkei und eben Aserbaidschan, Länder, bei denen die Menschenrechte oft nicht so groß geschrieben werden. Doch unter anderem über die Einhaltung von denen soll der Europarat bei seinen Mitgliedstaaten wachen. Offenbar haben dabei einige Mitglieder bei Aserbaidschan lange Zeit beide Augen zugedrückt. Auch die CDU-Politikerin Karin Strenz steht unter Korruptionsverdacht. Im Europarat hat sie mittlerweile Hausverbot, im Bundestag sitzt sie trotzdem noch für die CDU. Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, über die Causa Strenz, die mittlerweile auch den Bundestag beschäftigt. Mitten in der Schlussphase des Bundestagswahlkampfes 2017 und ausgerechnet als die Kanzlerin zu Besuch war, wurden die Vorwürfe gegen Karin Strenz publik. In der Markthalle von Wismar rief Angela Merkel wenige Tage vor der Wahl noch einmal dazu auf, ihre Parteifreundin erneut als Abgeordnete des Wahlkreises 13 im nordwestlichen Mecklenburg in den Bundestag zu wählen. Da war Karin Strenz bereits zum Problemfall geworden. Medien hatten am gleichen Tag über die fragwürdigen Geschäftsbeziehungen der Politikerin in die ehemalige Sowjetrepublik Aserbaidschan berichtet. Über die Lobbyagentur des ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten und Staatssekretärs Eduard Lindner hatte Strenz Honorarzahlungen zwischen 14.000 und 30.000 Euro dafür erhalten, dass sie politische Beziehungen für aserbaidschanische Unternehmen knüpfte. Noch vor dem Bundestag wurde das von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates problematisiert, der Strenz als eines von 18 deutschen Mitgliedern angehörte. Eine Untersuchungskommission warf Strenz vor, sich in den Dienst autokratischer Herrscher im ehemaligen Sowjetimperium zu stellen. Jetzt hat auch der Bundestag erste Konsequenzen gezogen. In einer förmlichen Drucksache unter der Nummer 19-7160 heißt es: Das Präsidium des Deutschen Bundestages stellt gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 der Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages fest, dass die Abgeordnete Karin Strenz ihre Pflichten nach § 44a Absatz 4 Satz 1 Satz 5 des Abgeordnetengesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 6 Verhaltensregeln verletzt hat. Das Bundestagspräsidium rügt damit lediglich einen Formfehler, nämlich die verspätete Offenlegung meldepflichtiger Nebentätigkeiten. Eine andere Sache ist die politische Bewertung. Eine politische Konsequenz hat auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion bereits vor einem Jahr gezogen und ihre Delegierten in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ausgewechselt. Mehr als der Hinweis, man habe die Vorwürfe gegen Karin Strenz mit Bedauern zur Kenntnis genommen, war aber aus Fraktion und Partei bis dahin nicht zu vernehmen. Das könnte sich noch ändern, denn auch das offizielle Verfahren des Bundestagspräsidiums ist mit der Rüge noch nicht am Ende. Strenz wurde von Bundestagspräsident Schäuble zu einer Stellungnahme aufgefordert. Daran könnte sich die Verhängung eines Ordnungsgeldes von bis zu 60.000 Euro anschließen. Dann käme auch die Unionsfraktion kaum mehr umhin, sich weiter von Strenz zu distanzieren. Unmut über die Abgeordnete ist schon jetzt vernehmbar. Gemeinsame Fotos mit der Kanzlerin dürfte es kaum mehr geben. Soweit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative, hat damals die Affäre mit aufgedeckt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Knaus, der Europarat gilt ja eher als zahnloser Tiger, aber er hat den Fall untersucht und der CDU-Abgeordneten Karin Strenz Hausverbot erteilt. Agiert er in dieser Sache konsequenter als der Bundestag? Naja, es ist zu hoffen, dass noch mehr passiert im Bundestag und in anderen Parlamenten. Immerhin, der Europarat hat jetzt festgestellt, dass es nicht akzeptabel ist, dass Abgeordnete Geld verdienen, dass sie nicht deklarieren und das aus einem Land kommt, das sie gleichzeitig positiv beurteilen. Und das hat die Frau Strenz gemacht. Und es ist wichtig, das ist eine Reaktion jetzt vor allem auch der Partei von Frau Strenz, der CDU, wie sie damit umgeht, dass Frau Strenz ja bis heute abstreitet, und das ist vollkommen unplausibel, dass sie von den Verbindungen, die jetzt vorgeworfen werden, nämlich zwischen der Firma und einem Lobbyisten, der selbst ein ehemaliger Abgeordneter war und auch im Europarat war und der für Aserbaidschan Lobbying macht, dass sie davon nichts gewusst haben soll. Nach der Rüge aus dem Bundestag hat die CDU-Abgeordnete Strenz ja akzeptiert und anschließend auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern auch erklärt, dass sie trotzdem Bundestagsabgeordnete bleiben möchte und bei der nächsten Bundestagswahl auch gerne nochmal antreten will, wenn die Bürger das wollen. So betrachtet hat die Rüge ausgereicht, um das Bewusstsein für Zuwendungen dieser Art aus dem Ausland zu schärfen? Also ich glaube, die wichtige Frage ist jetzt, wie in den nächsten Tagen damit umgegangen wird. Ich kenne sehr, sehr viele auch CDU-Abgeordnete, die sehr bestürzt waren über die Vorwürfe und das, was herauskam. Der ehemalige Bundestagspräsident Lammert hat auch eine Schlüsselrolle gespielt. Er hat sich sehr stark ausgesprochen für eine lückenlose Aufklärung. Und jetzt geht es eben darum, was sagt der Bundestag selbst? Es geht hier nicht um Falschparken, nicht um einen kleinen Verstoß. Es geht hier tatsächlich um einen sehr schweren Verdacht, dass als Teil einer seit vielen Jahren praktizierten Politik eines Landes systematisch Abgeordnete auf die Seite des Landes zu bringen, also de facto durch Geldzahlungen und Aufträge und Vergünstigungen sich positive Urteile zu kaufen, dass hier eben auch Deutsche beteiligt waren. Und das ist für die, die dann darunter leiden, dass der Europarat sagt, es gibt freie und faire Wahlen und keine politischen Gefangenen, während in Aserbaidschan Leute im Gefängnis sitzen, gefoltert werden, Wahlen gestohlen werden und Menschenrechtsaktivisten und Journalisten unglaublich leiden. Das ist also keine Petitesse. Da geht es wirklich um die Glaubwürdigkeit internationaler Institutionen. Aber wenn man jetzt nochmal auf die Wirksamkeit des Sanktionskasten des Bundestages in Korruptionsverdachtsfällen eingeht, also ist das eher ein stumpfes Schwert? Also ich glaube, die Rüge ist gerade für jemanden, der doch Mitglied einer Partei ist, die ja zu Recht stolz ist, eine Rechtsstaatspartei zu sein, eine Europapartei wie die CDU, da sollte so eine Rüge schon ein Instrument sein, das zu Folgen führt. Also ich denke eigentlich schon, dass es in der CDU sehr viele Menschen gibt, nicht nur im Wahlkreis, sondern auch im Bundestag, die sagen, das ist eigentlich nicht akzeptabel, dass jemand, der noch nicht einmal zugibt, gewusst zu haben von dieser Beeinflussung, in wichtigen Ausschüssen sitzt. Der Europarat bzw. sein Expertengremium GRECO, das sich mit Korruption in den Mitgliedsländern ja beschäftigt, hat ja die deutsche Politik seit Jahren darauf gedrängt, mehr gegen Korruption zu tun im Parlament. Der Erfolg war mäßig. Wieso kommt er nicht durch? Ich glaube, dass tatsächlich eine Blauäugigkeit geherrscht hat, dass viele denken, Korruption, das gibt es vielleicht in einigen südosteuropäischen Ländern, aber unsere Abgeordneten, die sind da nicht anfällig und wenn, dann kommt es heraus. Und wir haben hier gemerkt, dass es eben nicht so ist. Und ich finde, auch in Deutschland müsste man daraus Konsequenzen ziehen. Was würden Sie denn der CDU empfehlen? Ausschlussverfahren? Also das Allerwichtigste, und das würde auch der ganzen Aufklärung einen Dienst erweisen, wäre es, darauf zu drängen, dass Frau Strenz tatsächlich klar und offen zugibt, was hier passiert ist. Denn wir müssen diese Mechanismen besser verstehen. Denn ich bin überzeugt, es gibt noch andere, die ebenfalls Zuwendungen bekommen haben, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Denn die Instrumente, die wir haben, die der Bundestag hat, die auch der Europarat hat, um einem Verdacht nachzugehen, die sind extrem schwach. Letztlich sind es die Journalisten oder in dem Fall auch die Zivilgesellschaft, die das Ganze überhaupt erst sichtbar gemacht haben. Und das ist im Grunde genommen dann ein Verlassen auf Zufälle. In Wirklichkeit brauchen wir viel strengere Instrumente und ich hoffe, dass vielleicht auch im Europawahlkampf Parteien sich damit profilieren wollen, dass sie sagen, sowohl in der EU als auch im Europarat als auch im Bundestag brauchen wir hier eine Situation, wo Abgeordnete über jeden Verdacht erhaben sind, käuflich oder beeinflussbar zu sein. Könnte denn hier ein verbindliches Lobbyregister helfen, also eine öffentlich einsehbare Datenbank, die transparent macht, wer in wessen Auftrag in Deutschland Interessen vertritt? Ich glaube, dass es viele, und GRECO hat die auch schon definiert, viele Möglichkeiten gibt. Aber im Europarat gab es zum Beispiel auch so eine Verpflichtung aller Leute, die eine Verantwortung hatten, etwas Wahlbeobachter, die Dinge offenzulegen, ihre Interessenskonflikte. Und dann kam heraus, dass sich da überhaupt nie jemand gemeldet hat. Also neben der Aufmerksamkeit der Medien, der Zivilgesellschaft, ist, glaube ich, vielleicht die wichtigste Reaktion die, dass wenn etwas herauskommt, dann ganz streng zu reagieren, als Abschreckung. Was heißt dann streng? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU weiterhin Frau Strenz als Mitglied ihrer Fraktion im Bundestag akzeptieren kann, wenn sie gleichzeitig sich dafür einsetzt, auf europäischer Ebene Institutionen vor Beeinflussung durch autoritäre Regime von außen zu schützen. Ist denn auf Ebene des Europarates die Kaviar-Affäre abgeschlossen? Also kann sowas jetzt nicht mehr passieren? Leider ist das nicht der Fall, denn die allerwichtigste Maßnahme wurde bis jetzt nicht getroffen, nämlich die Bestrafung des Landes. Aserbaidschan als Land hat bis jetzt dadurch überhaupt keinen Nachteil erlangt. Und hier eine deutsche Initiative zu starten, um klar zu sagen, wenn ein Land alle Spielregeln bricht und versucht, mit diesen Methoden internationale Organisationen von innen heraus zu manipulieren, dann müssen wir streng reagieren. Auch das ist bis jetzt nicht passiert. Das war Gerald Knaus, Vorsitzender der Europäischen Stabilitätsinitiative, über die aufgedeckte Kaviar-Diplomatie im Europarat.